Du sagst, es geht bald vorüber und dass das, was weh tut, nur eine Phase wär. Ich krieg am Weekend die Kinder und über den Rest wird man sich arrangieren. Der Zug meines Lebens entgleist und ich frag mich, ob du weißt, dass unsere Welt nun zerbricht in diesem Spiel. Lässt dich das so kühn? Lass ihn nie wieder los, denn sonst war's das nicht wert. Hält mein Leben auf an und läuft alles verkehrt. Du, ich spür, was ich spür, wird mein Weg jetzt auch durch die Hölle gehen. Lass ihn nie wieder los, bricht mir auch das Herz und ich seh uns vor den Scherben stehen. Wie lang wir uns noch in die Augen sehen. Du weißt, wir waren wie Kinder, naiv und zu jung für die Ewigkeit. Ich trug sie auf meinen Händen, nur war sie dazu auch wirklich bereit. Der Zug meines Lebens hält an, sag mir, wer ist schuld daran? Lass ihn nie wieder los, denn sonst war's das nicht wert. Hält mein Leben auch an und läuft alles verkehrt. Du, ich spür, was ich spür, wird mein Weg jetzt auch durch die Hölle gehen. Lass ihn nie wieder los, bricht mir auch das Herz und ich seh uns vor den Scherben stehen. Ganz. Lass ihn